Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 3, Weimar, 12. Januar 1789. Diese Tage habe ich deine Sache mit Wieland berichtigt. Er kennt dich durch Göschen und Bartuch von einer gewissen Seite längst und hat allen Respekt vor dir. Gewöhnlich werden jetzt Aufsätze, die bloß eingeschickt werden und unter dem Prädikate gut laufen, ohne durch sich selbst dem Merkur einen größeren Kreis zu verschaffen, mit einem Karolin pro Bogen bezahlt. Da der Merkur noch nicht so tief herabgekommen war, waren es 3 Dukaten. Du kannst auf diese 3 Dukaten allerwenigstens rechnen, und da es überhaupt jetzt nur auf die Wahl, die du mit den Gegenständen triffst, ankommen wird, ob deine Aufsätze Leckerbissen für Wieland sein sollen, so kannst du in den folgenden Jahren, wenn der Merkur sich erholt hat, noch weit anständiger mit ihm kontrahieren. Für Übersetzungen erhalte ich auch nicht mehr als einen Karolin und im Grunde lässt sich auch nicht mehr dafür fordern. Sorge du indessen nur für 2 Dinge, für gangbare und allgemein interessante Gegenstände, nämlich die nicht allein den denkenden Kopf interessieren, und suche sie eher in kleinere Aufsätze zu verteilen, als in große Abhandlungen auszudehnen, die man abbrechen muss. Du glaubst nicht, wie abschreckend es für den größten Teil der Journalleser ist, einen etwas gründlichen Aufsatz vorzunehmen, der nicht vollendet ist. Wenn dieser kurz ist, entschließen sie sich allenfalls noch dazu. Ich wollte dir raten, dich, wenn's auch nur mit einem einzigen Briefe abgetan wird, mit Wieland bekannt zu machen und geradezu mit ihm zu tun zu haben. Es ist in jedem Falle anständiger für dich, und dann wünscht ich auch, dass ihr Bekannte würdet. Nur einen exakten Korrespondenten kann ich dir nicht in ihm versprechen. Das ist eine Blöße, die man übereingekommen ist, ihm zu gut zu halten. Der Gibbon meint, er sollte billig mit Anmerkungen begleitet werden. Er würde sie selbst dazu machen, wenn er jetzt nicht mit anderen Dingen zu überhäuft wäre. Alsdann meint er auch, dass Gibbon schon übersetzt sei. Soviel ich weiß, ist er's aber noch nicht ganz. Und gut wär's, wenn das, was du gewählt hast, zu dem Unübersetzten gehörte. Schicke mir, was du fertig hast, sobald möglich. Hier folgt mein Gedicht. Die 3. Strophe fehlt nur, weil ich zwischen der 2. und 4. 2 ganze Blätter ausgestrichen habe, da mir das Gedicht zu sehr anschwoll. Der Inhalt dieser fehlenden Strophe ist der, dass die Kunst zwischen der Sinnlichkeit und Geistigkeit des Menschen das Bindungsglied ausmache und den gewaltigen Hang des Menschen zu seinem Planeten kontraponderiere, dass sie die Sinnenwelt durch geistige Täuschung veredele und den Geist rückwärts zu der Sinnenwelt einlade und dergleichen. Ich wünschte gar sehr, dass du Zeit und Lust fändest, mir recht viel im Allgemeinen und Einzelnen über dieses Gedicht zu sagen. Es wird mich dann zu der letzten Hand, die ich ihm noch zu geben habe, begeistern, und überhaupt bedarf ich jetzt zu meiner inneren Existenz einer solchen Friktion von außen gar sehr. Ich bin vergnügt, da ich dich tätig und durch deine Tätigkeit fröhlich weiß. Es verspricht mir für dich und mich schöne Tage. Hoffentlich sollen sich auch die meinigen in demjenigen aufhellen, was die äußerlichen Umstände dazu beizutragen haben. Notabene, mein Gedicht muss heute über 8 Tage wieder in meinen Händen sein. Richte dich also danach. Lebe wohl, grüße mir die Weiber herzlich. Schiller.